Es ist 22 Uhr. Antenne Niederrhein, Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Mit Marion Kürlis, guten Abend. Das Wetter, die Nacht wird kalt, teils sogar frostig. Alarm nach Klimabericht, Forscher rufen zum Handeln auf. Rückzug nach Bundestagswahl, Steinbrück will kein Spitzenpolitiker mehr sein. Die Klimaforscher der Vereinten Nationen warnen vor einem noch schnelleren Klimawandel. Sie haben jetzt ihren 5. Bericht vorgelegt. Der Klimawandel hat sich demnach beschleunigt. Eigentlich hatten sich international die Staaten vorgenommen, so umweltbewusst zu werden, dass der Klimawandel zwar nicht gestoppt, aber die Temperaturen auf der Erde nicht um mehr als 2 Grad ansteigen. Die Wissenschaftler glauben, dass dieses Ziel nicht zu halten ist. Außerdem gehen sie davon aus, dass der Mensch der Hauptverursacher der Erderwärmung ist, zumindest seit dem schnellen Wachstum der Industrie im 20. Jahrhundert. Die Wissenschaftler stellen in ihrem Bericht klar, eine Entwarnung in Sachen Klimawandel kann nicht gegeben werden. Beunruhigende neue Erkenntnisse haben die Forscher zum Beispiel zum weltweiten Meeresspiegel. Er könnte bis zum Ende dieses Jahrhunderts wesentlich stärker steigen als bisher erwartet. Während der globale Meeresspiegel zwischen 1901 und 2010 um 19 Zentimeter stieg, könnten es bis zum Jahr 2100 bis zu 82 Zentimeter sein. Die Hauptgründe dafür sind dem Weltklimarat zufolge die Wärmeausdehnung des Ozeans und das Schmelzen von Gletschern. Die Oberflächentemperatur der Erde könnte im Schnitt bis zu 4,8 Grad nach oben klettern. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion. Kanzlerin Merkel kann, so wie es aussieht, mit SPD und auch den Grünen Gespräche über eine Regierungsbildung führen. Obwohl die Sympathien in beiden Parteien nicht besonders groß sind für ein Bündnis mit der Union. Die Grünen würden auch ein rot-rot-grünes Bündnis mit der Linken zumindest mal ausloten wollen. Die SPD-Spitze will die Parteimitglieder abstimmen lassen. Heute Abend zum Beispiel beim Parteikonvent in Berlin. Auf diesem Konvent hat der gescheiterte Kanzlerkandidat Steinbrück angekündigt, kein Spitzenamt mehr übernehmen zu wollen. Er will sich aus der politischen ersten Reihe zurückziehen. An möglichen Sondierungsgesprächen für Schwarz-Rot würde Steinbrück aber noch teilnehmen. Er gehört zu einer 6-köpfigen Delegation, die bereits am Montag mit den Verhandlungen beginnen könnte, wenn der Konvent heute Abend grünes Licht gibt. Über einen daraus entstehenden Koalitionsvertrag mit der Union sollen dann die 470.000 Mitglieder abstimmen. Eine Premiere in der Parteigeschichte, die auch über die Zukunft des SPD-Chefs Gabriel entscheidet. Verena Schirkoch, Hauptstadtstudio Berlin. In dem verdächtigen Koffer, der vor 3 Tagen für eine Sperrung des Düsseldorfer Flughafens gesorgt hat, waren vielleicht doch keine Drogen. Genauere Analysen haben ergeben, dass das Ergebnis eines Drogenschnelltests wohl nicht gestimmt hat. Die Ermittler wissen aber immer noch nicht, was im Koffer war. Es müssen weitere Tests gemacht werden. Als der herrenlose Koffer auf dem Flughafen entdeckt wurde, waren erst alle von einer Bombe ausgegangen. Als der Koffer dann mit einem Wassergewehr beschossen wurde, sind mehrere Pakete mit einem weißen Pulver herausgefallen. Etwa 10.000 Passagiere waren von der Sperrung betroffen. 140 Flüge sind ausgefallen. Und wir gucken noch kurz auf das Freitagsspiel in der Bundesliga. Augsburg gegen Mönchengladbach. Regulär sind noch ungefähr 12 Minuten zu spielen. Und Mönchengladbach scheint so, wie es aussieht, im Moment vor dem ersten Auswärtssieg der Saison zu stehen. Die Gladbacher führen 2:1. Und das sind die Ergebnisse aus der zweiten Liga. Cottbus, Bielefeld 4:2. Aalen, Köln 0:1. Und Erzgebirge Aue, Karlsruhe 3:0. Und soweit die Meldungen mit Marion Kürlis. Das Wetter. Die Nacht wird klar, aber trocken. Teilweise geht's runter bis auf 0 Grad, nämlich in Ostwestfalen. Da kann es sogar schon Bodenfrost geben. Morgen wird es dann ähnlich schön wie heute und das gilt auch für den Sonntag. NRW Verkehr. A1 Dortmund-Köln zwischen Kreuz Wuppertal-Nord und Langerfeld 2 Kilometer. A2 Dortmund-Hannover zwischen Reda-Wiedenbrück und Gütersloh 7 Kilometer. A4 Kölner Ring Köln-Olpe zwischen Köln-Poll und Kreuz Köln-Gremberg 2 Kilometer. Und A61 Koblenz-Mönchengladbach zwischen Kreuz Mönchengladbach-Wanlow und Holt-Baustelle 4 Kilometer Stau. Antenne Niederrhein am Wochenende. Willkommen zu unseren Charts. Antenne Niederrhein. Bis Mitternacht ihre Top 30 und diese Woche sind wir mal völlig verrückt und fangen hinten an. Platz 30. Ja, wir sind schon verrückt. Glasperlenspiel grenzenlos. Patrick Rickert im Radio. Hi und hallo, schönen Abend. Lass uns verschwinden im Nebel, im Licht. Im Schatten dieser Nacht sieht man uns nicht. Unauffindbar für mich aus. Ich lade dich ein, weit hinaus. Dann geht die Sonne unter, gehen wir auf. Keine Träume sind für uns zu groß. Ich schwör dir, heute sind wir grenzenlos. Wir werden wach und wir fallen

ist jetzt schon Weihnachten. Zahltag. Jetzt verdoppeln wir Ihr Gehalt. Denn von uns bekommen Sie Ihr Weihnachtsgeld schon jetzt. Bewerben Sie sich über unsere Homepage. Hallo, hier ist Stefan Magenfeld. Hören Sie Ihren Namen bei uns im Programm. Melden Sie sich bis zur vollen Stunde. Und wir verdoppeln Ihr Gehalt. Zahltag. Nur bei uns. www.antenneniederrhein.de Me just across the bar, my seat's been taken by some sunglasses asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home. Tonight, we are young. So let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Tonight, we are young. So no, I know. Partei im Wahlkampflotto. Unser Fieber steigt schneller als der Meeresspiegel. Wir wollen nicht leben wie ein eingerollter Igel. Wir lieben unser Leben und das Göttliche in jedem. Sie schüren Angst und Frust. Wir haben darauf keine Lust. Knips die Sonne aus. Alles muss dunkel sein. Rio, Rosenheim. Die Welt ist groß genug. Wir Wir wissen, ihr tragt schwer. Nur wer hat die Macht? Wer macht was? Warum? Wir lieben unser Leben, das Gemeinsame in jedem. Wer hat schon Bock auf Angst und Frust? Wir haben darauf keine Lust. Knips die Sonne aus, alles muss dunkel sein. Zündet die Kerzen an. Platz 25. It's your heart, it's alive. da ist der Fluch doch noch nicht ganz gebrochen worden. Antenne Niederrhein. Bundesliga. Borussia Mönchengladbach bleibt in der ersten Fußball-Bundesliga weiter ohne Auswärtssieg. Gerade eben ist das Spiel gegen Augsburg in Augsburg zu Ende gegangen. 2:2 unentschieden. NRW Verkehr. Mit diesen Meldungen um kurz vor 10:30 A1 Kölner Ring Köln-Euskirchen. Zwischen Köln-Bocklemünd und dem Kreuz Köln-West ist in beiden Richtungen die Autobahn gesperrt wegen Wartungsarbeiten. Es gibt aber eine Umleitung dort. A2 Dortmund-Hannover zwischen Reda-Wiedenbrück und Gütersloh gibt es 5 Kilometer Stau. A4 Kölner Ring Köln-Olpe zwischen dem Kreuz Köln-Süd und 3 Köln-Heumer 6 Kilometer. A40 Essen-Dortmund zwischen dem Kreuz Bochum und Dortmund-Lütken-Dortmund 3 Kilometer. Dann A44 Kassel-Dortmund, Vorsicht zwischen Geseke und Erwitte-Anröchte sind Menschen auf der Autobahn. Und das war's, gute Fahrt. Platz 24 geht in dieser Woche an Sunrise Avenue und Lifesaver hier in unseren Charts. Antenne Niederrhein. Patrick Rickert im Radio, schönes Wochenende. I'm fighting too hard to win. Back on the ground again. I feel like giving in. But you're my second wind. Don't you ever tire facing all my fires. I don't need no one but you right now. So I say, oh, my friend, you're holding out your hand. I take it like an oar from the depths. Hey, lifesaver, I'm drowning in despair. But you're fighting for me right until the end. You pull me back to land and save me. Damit schaffen es Jupiter Jones auf Platz 23 in unseren Charts. Antenne Niederrhein. Einen Platz besser steht sich Lady Gaga über ihr neues Album, sagst du übrigens. Das wird wie eine Modekollektion. Die einzelnen Songs sollen dabei für verschiedene Kleidungsstücke stehen. Gut, im Moment ist sie dann noch so ein bisschen bei der Frickelarbeit. Die letzten Nähte müssen die neuen Klamotten noch zusammenhalten. Schnell nochmal das Material glatt bügeln. Ein paar Tage hat sie ja noch. Denn das Album kommt erst Mitte November raus. Aber hier, da haben wir schon die bügelfaltenfreie Hose der Lady Gaga. Teil 1 des Albums. Applause im besten Mix. Schönen guten Abend. Platz 22. Patrick Rickert im Radio. 21. Tried to cut these corners. I'm on top of the world. Baby, you don't have to keep looking through my phone if something's going on. Girl, you'd already know. We can't even say two words without a fight anymore. How did we get here? Baby, I gotta know. On the other side of love, you tell me you hate me and I hate you. And good liberty. So listen me and just believe I make a stop and go like we are enemy. Come on, definite. Without you now my life, my girl, it would be desperate. Come and can't forget all the times when you had my back, girl, it gave me medicine. 100%. So I represent when you represent. I'm the president. You my first lady. Girl, you ever sent. I'm my first baby. I told you, girl, when you first met me, it's a crazy world. Nothing come free. Other Side of Love von Sean Paul. Der schwärmte total vom Oktoberfest, aber nicht vom Münchner Original, sondern von dem in seiner Heimat, also auf Jamaika. Da gibt's wohl auch eins. Oh. So eine Mars in der Jamaika-Sonne bei 77.000 Grad. Das ist ja spannend, aber vielleicht geht er dieses Jahr hin, also zum Original, nach München, hier bei uns in Deutschland. Geht ja noch ein bisschen bis zum Wochenende und da kann er mal zeigen, ob man auf Jamaika, wenn man von Jamaika kommt, auch trinkfest ist. Hier, das ist unser Platz 19. Empire of the Sun und Alive. Antenne Niederrhein.

they gon' put it out, out, out. We can light it up, up, up. So they gon' put it out, out, out. We can light it up, up, up. So they gon' put it out, out, out. We can light it up. And we're gonna let it burn, burn, burn, burn. We're gonna let it burn, burn, burn, burn. Gonna let it burn, burn, burn, burn. We're gonna let it burn, burn, burn, burn. When the lights turn down, they don't know what they heard. Shut the match, burn it down. Giving love to the world. Put the rays in your hands. Shining up to the sky. Cause we got the fire, fire, fire. Ist der Kosmopolit unter Deutschlands Comedians. Hi Leute, ich bin's, euer Kaya Jana. Er hat die halbe Welt bereist und jetzt ist er zurück. Mit meinem neuen Programm Around the World. Präsentiert von uns, den NRW-Lokalradios. Kommst du, guckst du, machst du. Tickets und Termine auf kayajana.de. It was Es ist 23 Uhr. Antenne Niederrhein, Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Mit Susanne Lötsch. Guten Abend. Das Wetter ist in der Nacht trocken, aber kühl, zwischen 7 und 1 Grad nur. SPD will mit Union Koalitionsgespräche führen. Gladbach verpasst ersten Auswärtssieg der Saison. SPD und Union nähern sich weiter an. Beide Seiten wollen Sondierungsgespräche über eine große Koalition führen. Die SPD-Führung hatte sich ja schon dafür ausgesprochen. Jetzt hat auch die Basis auf einem Parteikonvent in Berlin mit großer Mehrheit dafür gestimmt. Parteichef Gabriel sagte, jetzt sei es Sache von CDU-Chefin Merkel, eine Regierungsbildung herbeizuführen. Diese Einigkeit kam überraschend. Viele Ortsvereine waren im Vorfeld eigentlich gegen eine große Koalition. Schon ab nächster Woche können jetzt Sondierungsgespräche mit CDU und CSU beginnen. SPD-Chef Gabriel machte aber deutlich, dass es noch keine endgültige Entscheidung für Schwarz-Rot bedeutet. Im Lichte der Sondierungsgespräche werden wir entscheiden, ob wir in Koalitionsverhandlungen treten, betonte er. Und fügte hinzu, wir werden nicht in einen Wettlauf mit den Grünen treten. Verena Schirkoch, Hauptstadtstudio Berlin. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen wird in der Nacht über den Entwurf für eine neue Syrien-Resolution abstimmen. Damit soll Syriens Machthaber Assad gezwungen werden, seine Chemiewaffen zu vernichten. Die USA und Russland hatten sich gestern auf einen Entwurf dafür geeinigt. Sollte sich Assad nicht daran halten, kann der Sicherheitsrat Strafen verhängen. Für einen Militärschlag wäre aber eine weitere Resolution nötig. Unterdessen hat auch die Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen ihre Beratungen in Den Haag aufgenommen. Die Mitglieder beraten über den Plan, alle Chemiewaffen in Syrien bis Mitte nächsten Jahres zu vernichten. Sie wollen in den nächsten Stunden darüber entscheiden. Geplant ist, dass schon am Montag erste Inspekteure nach Syrien reisen. In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach den ersten Auswärtssieg der Saison verpasst. Gegen Augsburg lagen die Gladbacher bis kurz vor Schluss mit 2:1 vorne. In der 88. Minute dann der Ausgleich der Augsburger, 2:2 also das Endergebnis. Durch das Unentschieden sind Gladbach und Augsburg jetzt punktgleich. Die Borussia liegt nur wegen des besseren Torverhältnisses als Fünfter knapp vor den Augsburgern. Börse aktuell. Der Haushaltsstreit in den USA sorgt am New Yorker Aktienmarkt weiter für Kursverluste. Für den Dow Jones ging es weiter bergab. Er verliert 0,46% und steht jetzt bei 15.258 Zählern. Der Nasdaq 100 fällt um 0,1% auf 3.230 Zähler. Ein Euro ist am Abend 1,36 Dollar wert. Und soweit die Meldungen mit Susanne Lötsch. Das Wetter. In der Nacht sind nur wenige Wolken unterwegs, dazu trocken, aber recht kühl. Die Werte 7 bis 1 Grad nur. Der Samstag startet dann stellenweise neblig, später dann aber fast überall freundlich, öfter auch mal sonnig und bis maximal 19 Grad sind dann drin. NRW Verkehr. Vorsicht Autofahrer auf der A3 Arnheim-Oberhausen. Zwischen Hamminkeln und Wesel steht ein defektes Fahrzeug und dort sind auch Fußgänger auf der Fahrbahn unterwegs. Das hier sind die Staus A2 Dortmund-Hannover zwischen Reda-Wiedenbrück und Gütersloh 7 Kilometer und A4 Kölner Ring, Köln-Olpe zwischen Köln-Poll und Kreuz Köln-Gremberg 2 Kilometer dort. Allen unterwegs gute und sichere Fahrt. Antenne Niederrhein am Wochenende. Die Hälfte unserer Charts ist rum, 15 Songs sind noch da, die gibt's bis Mitternacht, zum Beispiel jetzt auf der 15, Crow und Whatever. Ich bin Patrick Rickert, guten Abend. Der beste Mix. Das war mit Abstand die schlimmste Woche, die ich in meinem Leben je hatte. Ich weiß nicht, ob ich aufstehen soll, ich hab keinen Plan, was ich mache. Irgendwie ist alles scheiße, ich war noch nie so weit am Boden. Denn ich weiß, mein ganzes Geld ist weg und meine Frau hat mich betrogen. Whatever. Wir beide packen das, ich hab dich, du hast mich. Und hat irgendjemand von uns beiden sich mal verpisst? War das sicher wegen Geld oder irgendeiner Chick? Ich bin nicht frei, frei und steh wieder auf. Ich bin allein und schrei, es geht wieder rauf. Spring in die Knife, fly und geh wieder raus. Und Zeitlupe in den Club, das hat ewig gebraucht. Doch es ist Samstagnacht, ich werd langsam wach. Und bezahl die erste Runde mit nem Handschlag. Pass, was geht ab? Crow, guck mal, das ist meine Welt. Meine Hobbys sind Schubsen oder Beine stellen. Oder hin und wieder bisschen faul auf ner Couch. Manchmal wir feiern durch die Nacht, bis die Sonne wieder scheint. Yeah. There's a light you find inside you, leads you back to life and guide you. So let this burning light burn out through the night and leave your past behind you. Someday you break and smash through the empty walls. You'll find your mind grasping forever again. You don't have to run away. Stereotide mit Someday Platz 14 in unseren Freitagabendcharts. Antenne Niederrhein. Auf Platz 13 ist ein Song, der klingt so ein bisschen nach 60er Jahre, bisschen nostalgisch. Kommt von John Newman und der sieht mit seiner Schmalztolle auch so ein bisschen so aus wie Elvis. Aber er hat noch so einen modernen Soundelement mit da drin. John Newman, Love Me Again, so Soul-Pop mit Elektroelementen, aber auch Hausmusik scheint immer irgendwie wieder so ein bisschen dadurch. Und wenn die Sommerpause jetzt rum ist, dann ist er auch zu Gast bei Wetten, dass auf der Couch. Und hier ist unser Platz 13, John Newman, Love Me Again. Antenne Niederrhein. 10 nach 11, guten Abend. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools gone. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Up all night to get lucky. We're up all night to the sun. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Forschungen bestätigen, mit mehr Musik im Auto fühlt sich der Stau gar nicht so lang an. Wichtig dabei ist die Mischung der Musik mit Kulthits und dem Besten von heute. Kulthits und das Beste von heute. Unser Musikmix macht Ihr Leben leichter. Den ganzen Tag nur bei uns. Antenne Niederrhein.

This is my last communique. Down the superhighway, all that I have left to say in a single tome. I got too many friends, too many people that I'll never meet, and I'll never be there for. I'll never be there for, 'cause I'll never be there. If I could give it all away, would it come back to me someday? Like a Friends, gleich Platz 9 in unseren Freitagabendcharts. Calvin Harris und I Need Your Love. NRW Verkehr. Vorher der Blick auf die Straßen um kurz vor 11:30 A1 Kölner Ring, Köln-Euskirchen. Zwischen Köln-Bocklemünd und dem Kreuz Köln-West, da sind beide Fahrbahnen gesperrt in beide Richtungen. Es laufen Wartungsarbeiten. Sie werden aber umgeleitet. Dann A2 Dortmund-Hannover zwischen Bielefeld-Sennestadt und Zentrum. Da ist die rechte Spur im Moment gesperrt. Da ist ein Auto liegen geblieben. Da stockt der Verkehr ein wenig. Und es gibt noch drei Staus. A2 Dortmund-Hannover zwischen Reda-Wiedenbrück und Gütersloh 5 Kilometer. A4 Kölner Ring, Köln-Olpe zwischen Kreuz Köln-Süd und 3 Köln-Heumer 6 Kilometer. Und A40 Essen-Dortmund zwischen Kreuz-Bochum und Dortmund-Lütgen-Dortmund 3 Kilometer Stau. Time when everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. I need your love. In den Charts geht an Basti und Pompeji. Schönen guten Abend. Antenne Niederrhein. Katy Perry hat ein neues Parfum, das heißt Killer Queen. Killer Queen, das hat sie jetzt vorgestellt. Und wenn das so heißt, dann stelle ich mir eine total verruchte Katy Perry vor bei der Parfümvorstellung. Irgendwas Enges hat sie an, was Ausgeschnittenes, so eine wilde Mähne. Und dann, oh, ganz süß. Putzig kommt sie wie so ein Schulmädchen daher. Mit Kleidchen und Jacke, zugeknöpft, die Haare zu einem Kranz zusammengeflochten. Vielleicht wird der Killerinstinkt ja auch erst geweckt, wenn man dran riecht. Killer Queen, ich weiß es nicht. Katy Perry ist auf jeden Fall unser Platz 7 mit Roar am Freitagabend. Patrick Rickert im Radio, hallo. I used to bite my tongue and hold my breath. Scared to rock the boat and make a mess. So I sit quietly. Agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down, but I got up. Already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound. Like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Get ready, cause I've had enough.

be a coward when I was polite. I'm gonna drown you out before I lose my mind. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering my ears like a kid. When your words mean nothing, I go la la la. I'm turning up the volume when you speak, 'cause if my heart can't stop me, I'll find a way to rock it. I go I found a way to rock it. I go I found a way to rock it. Oh. I found a way to block it. I go. Damit sind wir auch gleich durch mit den Charts. Die 4 geht an Christina Stürmer, Millionen Lichter. Die 3 an den Sommerhit schlechthin Avicii, Wake Me Up. Die 2 an Family of the Year Hero. Und die Nummer 1 in dieser Woche, eine Band, die auch diese Woche noch hier bei uns zu Gast war, Revolverheld. Das kann uns keiner nehmen. Hören wir alles noch bis 0 Uhr. Patrick Rickard wünscht ein schönes Wochenende. Es wird ein Kopf, ein Karussell. Als ob dort in der Ferne ein weiterer Stern wär, der wie du so einsam scheint. Doch da sind weit über tausend, denen geht es genauso. Du bist nicht allein, da sind Millionen. Du spürst, wie du rennst, den Regen auf deiner Haut. Durch deine Adern fließt Strom, du warst noch niemals so gut gelaunt, als ob dort in der Ferne noch mehr von dir wären. Sie ziehen dich magnetisch an, all die Sterne da draußen, die den Nachthimmel aufsehen. Wir gehören zusammen, da sind Millionen.

und das Beste von heute. Der beste Mix. Kulthits. Und das Beste von heute. Das ist der beste Mix. Sie hören das Rahmenprogramm der Radio NRW GmbH in Oberhausen für den Lokalfunk in Nordrhein-Westfalen. Verantwortlich im Sinne des Landesmediengesetzes ist Dr. Udo Becker. Alte Freunde wieder treffen, nach all den Jahren, wir haben alle viel erlebt. Sind immer noch da in der Kneipe an der Ecke unserer ersten Bar. Sieht es heute noch so aus wie in den 90ern? Manche sind geblieben und jeden Abend hier. Meine erste Liebe wird viel zu fein dafür. Wir sind wirklich so verschieden und kommen heute von weit her. Doch unsere Freundschaft ist geblieben, denn geschrieben, dass wir da waren und die Momente sind geblieben und sind nicht zu bezahlen. Jedes Dorf und jeden Tresen haben wir zusammen gesehen. Und wenn ich morgen drüber rede, klingt das nach Spaß am Leben. Das kann uns keiner nehmen. Lasst uns die Gläser. Es ist 0 Uhr.